Es ist doch immer dasselbe mit dem Thema Garten. Da lässt man sich auf eine Warteliste für einen Schrebergarten setzen und dann bekommt man ihn schon nach wenigen Monaten, obwohl eigentlich jeder irgendwie immer sagt, dass es Jahre dauert. Naja, und dann hat man halt diesen Schrebergarten, den übernimmt man von einem Verrückten, der die Samen anlutscht, bevor er sie in die Erde steckt. Und dann findet man im Garten auch überall sowas wie Schlafmohn und diesen Salbei, von dem man halluziniert und das ganze Zeug, was man erstmal rausrupfen muss, weil theoretisch die Polizei kommen könnte und einen halt festnehmen oder sonst irgendwie Strafen aufbrummen. Und wenn man das alles gemacht hat, stellt man fest, dass das Dach ganz alt ist mit Eternit, wo 100% Asbest drin ist und dann muss man das für 2.000 Euro austauschen lassen, weil man denkt ja immer, Asbest wäre nirgendwo mehr zu finden, weil das natürlich hochgradig gefährlich ist und deswegen wurde es überall weggemacht, aber das gilt eigentlich nur für öffentliche Gebäude und ansonsten ist halt so, naja, wenn es verbaut ist und irgendwie sich nicht auflöst, naja, und irgendwie ist jeder auch selber verantwortlich und ja, dann außerdem hat der Vorpächter einfach dicke Baumstämme im Beet vergraben, weil er zu faul war, sie auf den Wertstoffhof zu bringen, zum Gartenabfall oder wo auch immer man sowas hinfährt. Ich habe kein Auto, deswegen habe ich keine Ahnung, wie das andere Leute machen. Wir stopfen alles in den Kompost, haben jetzt quasi einen Kompost, der einfach nicht irgendwie normal ist, sondern da kommt einfach alles rein und der wird wahrscheinlich einfach sich niemals zersetzen, weil einfach alles drin liegt, auch Dornen und alles Mögliche, was man eigentlich nicht in Kompost machen sollte, wahrscheinlich und Milben, Fäule, Mehltau, Kartoffel, Quatsch. Und dann haben wir noch einen normalen Kompost, der richtig kompostiert, wo ich dann auch von der Straße, wenn ich spazieren gehe, wenn es regnet, die Regenwürmer aufsammle und sie dann da reinschmeiße, damit es schneller geht. So ein Zeug. Also wie gesagt, es ist halt immer dasselbe mit dem Garten.